Das ist der Fokus. Gast ist der Manfred Lütz. Der Manfred Lütz ist Oberarzt in einer psychiatrischen Klinik in Köln. Er ist 52, er ist verheiratet und er hat zwei Töchter. Er hat auch Theologie studiert, also nicht nur Medizin, und er ist gläubiger Christ. Manfred Lütz, 10 zu 1, das sind 10 Fragen nummeriert von 10 bis 1. Eher kurze Fragen, vielleicht auch kurze Antworten. Frage 10. Ihr Gesundheitszustand aktuell? Keine Ahnung, war lange nicht mehr beim Arzt. Welches, Frage 9, war bis jetzt Ihre schlimmste Krankheit? Oh, meine schlimmste Krankheit. Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ich bin mal am Blinddarm operiert worden. Das war unangenehm, wenn so Chirurgen in einen reinschneiden. Das hat man nicht gerne. Aber schlimmer hat Sie es nie getroffen als das. Das Unangenehmste war, ich konnte anschließend nicht lachen, weil das tat immer weh. Frage 8. Arbeiten Sie in der Klinik eigentlich mit weißem Arztkittel? Ja, ich arbeite mit Arztkittel, weil ich in der Psychiatrie wichtig finde, dass die Menschen wissen, dass auch wenn sie psychisch krank sind, man sie heilen kann. Man kann psychische Krankheiten heilen, das wissen viele Menschen gar nicht und denken, das ist jetzt für immer und irgend so etwas. Moderne Psychiatrie kann viel mehr, als die Leute denken, und der Arztkittel ist ein Symbol dafür, nicht um toll zu wirken, sondern um den Menschen ein Zeichen der Hoffnung zu geben. Frage 7. Betrachten Sie sich manchmal länger im Spiegel als nötig? Nein, ich betrachte mich weniger lang als nötig. Das ist das Problem. Im Moment, wir haben neu gebaut und haben über unserem Spiegel noch keine Lampe angebracht, sodass ich seit etwa anderthalb Jahren meinen Hals nicht mehr sehe. Nur im Schatten. Ich habe keine Ahnung, wie der wirklich aussieht. Und, wollen Sie es wissen? Ich will es eigentlich wissen. Ich sagte meiner Frau noch letzte Woche, wir müssen diese Lampen kaufen. Warum wollen Sie wissen, wie Ihr Hals aussieht? Er könnte ja dreckig sein oder er könnte nicht gut rasiert sein vielleicht. Also ich rasiere immer blind. Das wird Sie stören. Ja, wenn man schmuddelig aussieht, das wird Sie stören. Sie wissen es ja nicht. Ja, aber ich sehe mich ja sowieso nicht. Es ist unhöflich anderen Leuten gegenüber, wenn man einen schmuddeligen Hals hat. Okay. Frage 6. Hören Sie sich gerne reden? Nee, ganz furchtbar. Schweizer Fernsehen hat meinen Vortrag von mir aufgenommen und ich habe nach kurzem abschalten müssen. Ich fand es affektiert schrecklich, furchtbar. Die Leute sagten, es sei nicht affektiert gewesen. Und dann habe ich meinen nächsten Vortrag, habe ich in ganz ruhigem Ton gehalten. Dann haben die Leute gar nicht mehr gelacht. Dann habe ich gesagt, ist jetzt egal, ich rede wieder wie normal. Und seitdem höre ich mich absichtlich nicht gerne selbst an. Frage 5. Warum haben Sie Kinder? Warum habe ich Kinder? Ja, weil ich die gezeugt habe, natürlich. Sonst hat man die nicht, das ist biologisch völlig klar. Ich habe geheiratet, liebe meine Frau. Wir finden das toll, wir sind katholisch und natürlich wollen wir auch Kinder. Und wir haben zwei süße Töchter, wir haben uns spezialisiert. Man neigt ja heute zur Spezialisierung, wir sind sehr einverstanden damit. Töchter sind viel netter als Söhne, muss ich wirklich sagen. Und ich finde, Leute, die absichtlich keine Kinder haben, kann ich überhaupt nicht verstehen. Also da geht einem eine Freude am Leben sozusagen an der Nase vorbei. Vielleicht merken die Leute das später, aber ich kann mir das überhaupt nicht verstehen, wie, wenn man alle Tassen im Schrank hat, keine Kinder will. Frage 4. Reden Sie auch mit Tieren? Nee, also mit Tieren eher nicht. Wir haben ja eine lange Diskussion darüber, wir haben einen Kater angeschafft. Und ich war eigentlich immer dagegen. Der Kater ist bedauerlicherweise jetzt aber doch, wir haben ja eine weibliche Mehrheit. Die haben mit verfassungsgebender Mehrheit die drei Frauen entschieden, wir kriegen einen Kater. Und ich habe mich dem gefühlt, jetzt ist der leider süß. Das hören die ja nicht. Aber reden tue ich nicht mit ihm. Das wäre auch unangenehm. Also wenn man als Psychiater dabei beobachtet wird, wenn man mit Tieren redet, ist das schon ein Zeichen für psychische Krankheit, mit Tieren zu reden? Weil dann müssen wir uns alle Sorgen machen. Nein, fast alle. Ist überhaupt kein Zeichen für psychische Krankheit, aber die Chirurgen, die ja unsere Feinde sind, behaupten immer, wir Psychiater würden uns von unseren Patienten nur durch den Kittel unterscheiden. Und das würde man dann bestätigen. Und das will ich nicht. Frage 2. Was fürchten Sie mehr? Die Masse, also die menschliche Masse, oder die Einsamkeit? Ich finde Einsamkeit sicherlich etwas Schwieriges, was man befürchten kann. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch mal allein sein kann. Also die Leute, die dauernd immer mit anderen Leuten zusammen sein müssen, das finde ich auch schrecklich. Also ganz allein sein, Muße haben, mal einfach nur seinen Gedanken nachgehen, das finde ich auch wunderschön. Das ist aber nicht einsam. Die letzte Frage, Frage 1. Was macht Ihnen das Leben schwer? Was macht mir das? Ja, so Journalisten, die dauernd immer so Fragen stellen zum Beispiel, obwohl ich das jetzt hier sehr nett finde. Aber Quatsch. Also was macht mir das Leben schwer? Im Moment glaube ich nicht so viel. Also manchmal, ich fahre jetzt mit einer Behindertengruppe, die ich vor 25 Jahren gegründet habe, nach Rom. Und die Deutsche Bundesbahn, das kann ich vielleicht mal sagen, die Deutsche Bundesbahn, die macht mir im Moment das Leben schwer. Warum? 2 Tage, bevor wir losgefahren sind, sind die ganzen Pläne geändert worden und wir hatten keine Rückfahrt mehr. Jetzt haben wir das gerade vor einer Stunde einigermaßen wieder geregelt. Es lag zum Teil auch an der Schweizer Bahn. Wollen Sie das noch ausführen oder lassen wir das jetzt einfach? Wir lassen es stehen. Über die Behindertengruppe, darüber sprechen wir noch, aber ich möchte zuerst nochmal zurück zur letzten Frage, was macht Ihnen das Leben schwer? Ihr Buch heißt eigentlich Lebenslust. Wir haben im ersten Teil über den Inhalt des Buches unter anderem geredet, aber eigentlich nur über die ersten 130 Seiten sind das, nämlich der Teil, der gar nicht so lebenslustig ist. Sie machen da nämlich eigentlich nur immer Bemerkungen über Dinge, die Sie nicht mögen, die Sie stören, Dinge, wo Sie sagen, das verstehe ich nicht und das ist doch eigentlich lebensfeindlich. Warum, wenn Sie so ein lebenslustiger Mensch sind, beschäftigen Sie sich so halt eben zum Beispiel mit diesen Gesundheitsfanatikern, warum sagen Sie nicht einfach, sollen die doch, ich konzentriere mich auf die Dinge, die mir Freude bereiten? Nee, also ich glaube, so ist das Buch aber auch gar nicht geschrieben. Also es ist lustig geschrieben. Also ich klage da überhaupt nicht drüber. Also die promovierte Form des Jammerns, Deutsche jammern ja gerne, die promovierte Form des Jammerns ist ja das Jammern über das Jammern, nicht wahr? Und das finde ich ja alles ganz absurd. Also ich finde, das ist eine Realsatire. Ich finde es wahnsinnig witzig, diese Gesundheitsreligion. Ich stelle sie auch witzig dar. Aber im zweiten Teil des Buches, es geht mir ja schon um eine ernsthafte Sache, geht es mir darum, dass man eben auch in den Grenzsituationen menschlicher Existenz, die Gesundheitsreligion eigentlich für Defizite hält, Behinderung, Krankheit, Sterben, Leiden und so etwas, dass man da Quellen des Glücks eines Lebens finden kann. Karl Jaspers hat einmal gesagt, das sind die Grenzsituationen menschlicher Existenz, die man gar nicht vermeiden kann. Und ich habe in meinem Buch mal zusammengerechnet, wenn man all diese Grenzsituationen, Sterben, Krankheitsphasen, Behinderung und so, wenn man das alles insgesamt von der gesamten Lebenszeit abbrechen, dann blieben nur noch 9,82% der Lebenszeit als lebenslustfähige Zone. Und in der Zeit müssen wir noch Steuererklärungen machen. Das heißt, Lebenskunst kann nur bedeuten, dass man auch in jenen Phasen, wo es einem eigentlich nicht so gut geht, wo man behindert ist, wo man krank ist, wo man Hilfe braucht, dass man in solchen Phasen Quellen des Glücks eines Lebens findet. Das, finde ich, ist das Geheimnis von wirklichem Glück. Jetzt kommen wir gleich zum Thema, wo Sie vorher rasch drüber gesprochen haben, nämlich zu dieser Wohngruppe von Behinderten, Brücke Krücke heißt sie. Sie haben die ins Leben gerufen. Wie kam es dazu? Was war das für ein Moment? Es ist eigentlich keine Wohngruppe, sondern ich habe vor 25 Jahren in Rom studiert. Und dann hat der katholische Stationsseelsorger von Bonn gesagt, im Jahr der Behinderten 1981, ich fahre mit einer Gruppe von behinderten und nicht behinderten Jugendlichen ohne Profis, also ohne Betreuer, fahre ich nach Rom. Kannst du da Führungen machen? Dann habe ich Führungen gemacht. Und dann gab es so viele Freundschaften zwischen den jungen Leuten, dass die zusammenbleiben wollten. Das war eigentlich als einmalige Sache gedacht. Und nächstes Jahr wollten sie wieder nach Italien, dann wollten sie nach Venedig. Und da ich als einziger Italienisch sprach, habe ich das dann organisiert. Und so sind die mir mehr oder weniger zugelaufen. Das sind inzwischen weit über 200 junge Leute. Und ich finde diese Gruppe erheblich vitaler als eine Gruppe ohne Behinderte. Und ich finde, Behinderung kann eben auch eine Fähigkeit sein. Also, und ich meine das nicht so betulich. Es gibt ja in christlichen Kreisen manchmal auch so betuliche, ja, dass der behinderte Mensch das alles auch kann. Nein, ich glaube, dass manch geistig Behinderter mehr echte humane Herzlichkeit hat als wir Normopathen. Also echte humane Herzlichkeit. Und das habe ich in dieser Gruppe auch erlebt. Und insofern kann man manchmal von Behinderten viel mehr lernen, wie man gut lebt, wie man glücklich wird, als von so gestylten Managern, die vor lauter Stress immer weiter in den Hochdruck rauschen. Sie haben Medizin studiert. Weshalb haben Sie sich überhaupt für das Medizinstudium entschieden? Mich haben immer Menschen interessiert. Und Medizin, das war der Umgang mit Menschen. Allerdings muss ich gestehen, dass das Medizinstudium mir dann etwas langweilig wurde, weil wir immer nur Laborwerte auswendig lernen mussten. Wir hatten so ein Multiple-Choice-System. Und deswegen habe ich eben dann auch Philosophie parallel studiert und Theologie. Und wenn ich da keinen Bock mehr hatte, Medizin zu machen, dann habe ich mich mit schöner Literatur beschäftigt. Aber es war, Sie haben gesagt, Sie beschäftigen sich gerne mit Menschen, also da hätten Sie vielleicht auch Tramschaffner oder sowas werden können, da hat man auch immer mit Menschen zu tun. Der Gedanke, Menschen zu helfen, der war nicht im Zentrum, weil der Theologie geht es ja vielleicht auch um Ähnliches ein bisschen. Also das war schon im Zentrum, Menschen zu helfen, war mir schon wichtig. Ich hätte vielleicht vorher nicht gedacht, wie schwierig das ist. Also bis zum Physikum, dieses ganze Physik, Chemie, diese ganze Naturwissenschaft, das fand ich immer sehr mühsam. Nachher hat mir das mehr Spaß gemacht, als die therapeutischen Fächer begannen. Aber es war wahrscheinlich wirklich der Aspekt, Menschen helfen zu wollen, ja. Jetzt, wenn man sich für ein Studium entscheidet, ist man 19, 20. Wie kommt man als Teenager, wo das eigene Leben ja dreut und drängt, wie kommt man dazu zu sagen, ich möchte vor allem anderen Menschen helfen? Ich glaube manchmal, dass junge Menschen viel sozialer sind als ältere Menschen, als Menschen so in der Karrierephase. Man stellt sich so mit 14, 15, 16 ja die Frage nach dem Sinn des Lebens. Gibt es Gott nicht? Was ist der Sinn des Lebens? Was will ich mit mir mal anfangen? Und so. Das sind Fragen, die ich damals sehr intensiv gestellt habe, wo ich eigentlich erschrocken war, dass ich vergleichsweise wenig Antworten gefunden habe, manchmal auch in der Kirche wenig Antworten gefunden habe darauf. Also Sie sind nicht schon in einer Familie aufgewachsen, bei der das Christentum und die Religion ganz wichtig war? Ich bin ganz normal katholisch großgezogen worden, habe darunter nicht gelitten, fand das ganz gut, aber habe dann eine Phase gehabt, wo ich ja nichts mehr geglaubt habe mit 14. Und habe mir dann sozusagen in der Erfahrung mit anderen Menschen, auch durch Lesen und so weiter, vor allem durch Erfahrung mit überzeugenden Christen, bin ich dann wieder zum Glauben gekommen, aber dann habe dann sozusagen einen eigenen Weg gemacht. Und ich glaube schon, dass man mit 18, 19 sich gerade dieser Frage, will ich in meinem Leben mal auch was für andere tun oder will ich nur selbst Karriere machen, die Frage stellt sich in dieser Zeit. Wenn man dann mal das Gleis auf einem bestimmten Gleis ist, dann geht's meistens ziemlich geschmiert weiter. Ist man ein guter Mensch, wenn man anderen Menschen hilft? Ich glaube, das gehört jedenfalls dazu. Also es gab ja lange eine Phase, wo anderen Menschen dienen, anderen Menschen helfen, diskriminiert wurde. Wo man zum Beispiel auch Ordensleute diskriminiert hat und gesagt hat, ach, die sind ja so alte Nonnen, was soll das denn und nicht emanzipiert genug und so weiter. Also diskriminiert im Sinn von halt vielleicht auch nicht wertgeschätzt. Nicht wertgeschätzt hat. Und ich glaube, da sind wir inzwischen drüber weg. Weil man muss sich das ja auch mal klar machen, weil das war doch wahnsinnig wertvoll, dass es Ordensleute gab. Gibt's ja heute gar nicht mehr so viel. Also ältere Frauen, ältere Männer, die zusammengelebt haben, die waren nicht einsam jetzt in der Stadtwohnung, wie das heute ist, ja. Und werden mit Essen auf Rädern irgendwie so versorgt wie unsere Kaninchen, sondern sie lebten zusammen und haben etwas Sinnvolles getan. Und natürlich gab es da auch Negativbeispiele, das gibt's ja überall. Aber ich fand und finde das schon, dieses uneigennützig sein, etwas Positives und etwas, was auch die Solidarität in der Gesellschaft stärkt. Der Gregor Gysi, das ist der PDS-Vorsitzende der ehemaligen Kommunisten in Deutschland, ein ganz gescheiter Mann, der hat mal gesagt, er sei Atheist, aber er habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft. Weil er einfach Angst habe, dass Solidarität, was ja auch im Marxismus zum Beispiel sehr wichtig ist, das käme letztlich aus dem Christentum. Und wenn das weggeht und jeder nur noch an sich denkt und denkt, wie er, Gesundheitsreligion ist ja nur ein Beispiel, wie er am gesündesten, fittesten, am ältesten wird oder wie am ersten, oder wie man am meisten Geld machen kann oder wie man seinen Marktwert durch schicken Teint und Schönheitsoperationen verbessern kann. Also wenn dieses Rumgewerkle nur am eigenen Ego, wenn das sozusagen die Atmosphäre unserer Gesellschaft bestimmt, dann wird es eiskalt in der Gesellschaft. Was hat Sie daran gehindert, selber ein Ordensmann zu werden, selber ins Kloster zu gehen? Was hat mich daran gehindert? Mich hat nichts gehindert. Mich haben nicht meine Eltern oder irgendwer daran gehindert, das zu machen. Ich habe mich nicht berufen gefühlt dazu. Und ich habe eben Theologie studiert als Laientheologe, weil mich das wissenschaftlich sehr interessiert hat. Und weil ich auch damals eigentlich fand, naja, vielleicht könnte man das ja irgendwie verbinden mit Psychotherapie und Psychiatrie, was ich gemacht habe und so. Inzwischen bin ich der Auffassung, man muss das streng trennen. Ich finde, alle Vermischungen Warum? Zwischen Psychotherapie und Seelsorge neigen zum Totalitären, weil es was völlig Unterschiedliches ist. Weil man dann das totale Heilsversprechen dann halt gibt. Also man wird zum Guru. Eine Psychotherapie ist eine zeitlich begrenzte, asymmetrische, also ungleiche Beziehung auf Zeit für Geld. Und sie ist immer manipulativ, wenn sie gut ist. Manipulativ im besten Sinne. Also wenn ich einen Waschzwang habe, dann will ich zum Therapeuten gehen. Er soll möglichst schnell sehen, dass der weg ist, der Waschzwang. Wie ist mir ganz egal. Mit einer Methode, die der gelernt hat. Dafür kriegt er auch Geld. Wenn er nur mit mir redet, ja, wie normalerweise so Smalltalk, und er erinnert sich an meinen Waschzwang nicht, dann ist mir völlig egal, wie der ausgebildet ist, dann ist er schlecht. Also es ist immer eine bestimmte Form zielgerichteter Beziehung. Während Seelsorge, also wenn jemand nach dem Sinn des Lebens sucht, wenn er nicht mehr weiß, wenn er den Glauben sucht oder so etwas, das ist für mich eine existenzielle Beziehung im Sinne von Martin Buber, dem jüdischen Religionsphilosophen, eine dialogische Beziehung, wo ich auch selbst dann, wenn ich mit einem Menschen rede, existenziell sein muss, nicht methodisch den irgendwie zum Christentum kriegen. Das finde ich völlig respektlos. Ich finde, Religion hat mit Freiheit zu tun und dieser andere Mensch hat dann auch das Recht zu hören, was ich wirklich glaube und kann daran überlegen, was er wirklich glaubt. Aber das ist eine gleichberechtigte Beziehung. Selbst wenn ein Bischof mit einem Atheisten redet, muss die ein Gespräch über den Glauben gleichberechtigt. Auch wenn der Papst mit einem Atheisten redet, dann muss die Beziehung über die Diskussion über den Glauben gleichberechtigt sein. Und die psychotherapeutische Beziehung ist nicht eine gleichrangige Beziehung. Klar, gleiche Menschenwürde des Patienten. Ich meine das nur in der Methode, ja. Also der Psychotherapeut ist der Fachmann und der bestimmt auch den Gang der Therapie, das ist auch richtig so. Und der wird aber nur bezahlt, wenn es auch funktioniert eigentlich. Sollte eigentlich nur bezahlt werden, wenn es wirklich funktioniert.